Rentiere sind besser als Menschen. Sven, was sagst du dazu? Ja, Menschen sind grausam und gar nicht behutsam. Jeder von ihnen ist schlecht, doch nicht du. Danke, Kumpel. Ein Mensch riecht besser als ein Rentier. Sven sagt, das ist doch wahr. Ja, das ist wirklich wahr. Nur du nicht, das ist klar. Voll erwischt. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Ich geb gut auf dich. Ah.